Ich weiß genau, das hier wird enden, wie sonst würde ich's nicht tun. Kein Applaus, dafür doch bitte nicht mehr als genug. Trotzdem erkennen, Küsschen rechts, rechts.